Kundgabe 2251. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.3.1942. Leid und Trübsal, Beweis von Gottes Liebe. Wen der Herr lieb hat, den führt er durch viel Trübsal und Leid hindurch, um ihn zu läutern, solange er noch auf Erden weilt. Und dies bedenket, so er euch Leiden auferlegt, die euch untragbar erscheinen. Er hat in seiner Weisheit wahrlich das Beste für euch erwählt, auch wenn ihr das auf Erden nicht begreifen könnt. Doch eure Seele dankt es ihm innig, wenn sie das Erdenleben beendet hat. Denn dann erkennt sie auch, um wie vieles weiter sie gekommen ist durch den Leidensweg, der ihr auf Erden bestimmt war. Es ist nur eine kurze Zeit, die ihr auf Erden wandelt, endlos aber das Leben in der Ewigkeit. Und das Leben in Glückseligkeit ist wahrlich die Leiden wert, die der Mensch auf Erden durchleben musste. Wer hingegen auf Erden verschont bleibt von Trübsal aller Art, der hat einen weit schwierigeren Weg zurückzulegen im Jenseits. Denn es muss sich die Seele nun erst im Jenseits völlig entschlacken. Und es erfordert dies eine viel längere Zeit und übergroße Mühe. Das Erdenleben ist reich an Gnaden, und ein jedes Leid, ein jeder Kummer ist im gewissen Sinne eine Gnade, denn sie verhilft der Seele zur Höhe. Es ist ein Mittel, dessen sich Gott bedient, das viel erfolgreicher ist, als die göttlichen Lehren sind, so sie nicht beachtet werden. Das Leid muss beachtet werden und bringt die eigentliche Umänderung des Denkens zustande. Ein sorgloses Erdenleben aber lässt nur die Menschen immer oberflächlicher werden, weil die Freuden des Lebens alles geistige Wissen und geistige Verlangen übertönen und der Mensch sich immer mehr Gott entfremdet. Denn das ist gewisslich wahr, dass das Leid näher führt zu Gott, vorausgesetzt, dass der Mensch nicht so gottfern ist, dass er auch im Leid nicht an Gott denkt oder ihn gänzlich ablehnt. Es ist zurzeit die ganze Welt in gottfernem Zustand, und darum erkennt sie auch nicht das Leid an als göttliche Sendung oder Zulassung. Und das veranlasst Gott, nun noch fühlbarer einzugreifen und die Menschen aus ihrer seelischen Ruhe aufzurütteln. Er muss ihnen noch mehr Leid senden. Er muss dort nachhelfen, wo die Menschen in großer Gefahr sind, ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr zu gedenken, sondern ihr Heil einzig und allein dort suchen, wo der Gegner Gottes tätig ist, in den Freuden der Welt. Und das will Gott von euch fernhalten. Und darum müsstet ihr Leid auf euch nehmen und in Geduld ertragen alles, was Gott euch zum Segen über euch kommen lässt. Amen.